ein Gamer. Er heißt RP Rufus. Brauchst ein Gamer-Frühstück? Wir sind Gamer, wir sind geil. Ein Gamer-Frühstück, man braucht eine Cape mit zwei Dosenhalter dran. Wir sind Gamer, wir sind geil. Schlauch nach draußen. Es ist ein Vakuumklo, so riecht man auch nichts. Geil, wir sind Kreative Gamer.